ARD. In Korall, liebe Zuhörer, der Hafenstadt Anchurias. Er wird euch jedermann erzählen, dass Miraflores, der Präsident der Republik, in einem Zimmer des Hotels de los Estranjeros Selbstmord verübt habe. Und dass die aus der Staatskasse entwendeten 100.000 Dollar, die er in einem amerikanischen Lederkoffer ins Exil mitzunehmen gedachte, niemals aufgefunden worden sind. Und jedes Kind wird für ein Real gerne bereit sein, euch zu seinem Grabe zu geleiten, welches dicht hinter der Stadt neben einer kleinen Brücke liegt, die über den Mangrovensumpf führt. Von einer einfachen Holztafel hat jemand mit glühendem Eisen folgende Inschrift eingebrannt. Hier ruht Ramon de la Cruces y Miraflores. Der Herr sei sein Richter. Der Herr sei sein Richter. Die 100.000 Dollar waren unauffindbar geblieben. Ja. Einem Fremden erzählt man auch gern, wie der Ex-Präsident versucht hatte, in Begleitung von Donia Isabel Gilbert, einer jungen amerikanischen Sängerin, heimlich sein Land zu verlassen, von Anhängern der Gegenpartei aufgestöbert und gestellt wurde und wie er sich lieber eine Kugel durch den Kopf gejagt hatte, als Miss Gilbert oder die 100.000 Dollar im Stich zu lassen. Der Gedanke liegt nahe zu glauben, dass die Geschichte damit schon zu Ende ist. Aber da irrt man. Das ist nur der Anfang. Man wird zum gegebenen Zeitpunkt begreifen, weshalb der alte Indianer Galvez dafür bezahlt wird, treu und mit erträgen Genauigkeit seiner Rasse das einsame Grab Miraflores zu pflegen. Und warum Mr. Goodwin, der Bananenkönig, zusammen mit seiner jungen Frau abends nach Einbruch der Dämmerung das Grab oft zu besuchen pflegt. Glücklich? Du weißt es. Ich weiß es. Nur er hätte trotz allem ein besseres Ende verdient. Es macht mich oft traurig. Denk nicht dran. Ohne dich wäre ich verloren, Frank. Ich liebe dich auch. Komm. Es ist Nacht. Die unsichtbaren Fäden des Schicksals sind lang. Sehr lang. Sie reichen weit übers Meer. Und wenn wir ihnen folgen, dann wird uns auch klar, warum Patrick O'Day, der den Spitznamen Shorty führte, seine Stellung im Columbia-Detektivbüro zu New York aufgeben musste. Aber unsere Handlung ist verworren genug, als dass man es wagen dürfte, meine Damen und Herren, so bunt durcheinander zu berichten. Anchuria und dieses Stückchen Festland, das sich da an der stürmischen Karibischen See badet, eingekreist von tropischem Dschungel und etwas weiter im Hintergrund von den gewaltigen Höhen der Kordilleren beschirmt. Anchuria lebt auch heute noch von der undurchsichtigen Romantik vergangener Tage. Früher halten die Klippen vom Echo der Seeräuber wieder und der Kondor kreiste unaufhörlich über dem ewig grünen Busch, wo man ihm mit Vorderladern und Toledo-Klingen sein Fraß bereitete. Später kamen die Touristen mit ihren Kameras und andere Vorläufer der Filmindustrie, um die Küste aufs Neue zu entdecken. Dazwischen Abenteurer, Landstreicher, Glücksritter. Und Telegrafo-Boyle! In der Tür eines kleinen Ladens, über dem auf einem windschiefen Brett die Firma Kyo & Clancy zu lesen war, da stand ein rothaariger Mann, ein Irländer. Er hieß Billy Kyo